Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Magic Taverne. Ich bin Giuliano. Ich bin der Siggi. Und heute werden wir euch etwas über Conspiracy erzählen und zwei interessanten Decks aus den vergangenen GPs, die wir gefunden haben. Ja. Und ich denke mal, verschwenden wir keine Zeit, fangen wir einfach sofort an. Siegfried, genau. Was ist Conspiracy? Bevor ich dir das beantworte, muss ich erstmal meinen Aluhut aufsetzen, denn Verschwörungen und Kämpfe um den Thron passieren überall, auch in Magic natürlich. Das erste Conspiracy-Set war ja schon ein großer Erfolg, das zweite kommt jetzt. Conspiracy ist im Grunde eine Art Supplementary-Set, also nichts, was in Standard oder Modern sein wird. Und Conspiracy konzentriert sich auf Draften. Das sieht so aus, das wird in Pots von 8 Leuten gedraftet, so wie ein normaler Draft auch. Aber danach spielt man dann nicht 1 gegen 1, sondern man teilt sich in zwei Gruppen von jeweils 4 Spielern auf, die dann ein Multiplayer-Game spielen. Genau, also ein absolutes Draft-Set, wie du schon gesagt hast. Was wir auch an den Karten sehen, an den Effekten, die da stattfinden, weil die ganzen Effekte spielen tatsächlich auch mit dem Draft an sich. Ja. Also es gibt viele Karten, die besagen, wenn du diese Karte draftest, oder eben die Conspiracies selber, also diese Karten, die nicht gespielt werden, so auf herkömmliche Weise, sondern tatsächlich separat im Spiel starten. Mhm. Und solche Sachen eben. Genau. Ja, und das ist meiner Ansicht nach eine coole Sache, dass sie das mal gemacht haben, dass es tatsächlich Karten gibt, die eben den Draft-Prozess direkt beeinflussen. Also üblicherweise ist es ja immer so, natürlich ist es wichtig, was du an Karten draftest. Macht ja auch irgendwo Sinn, dass du dir dann ein gescheites Deck zusammenbauen kannst. Aber hier ist es nochmal ein kleines bisschen anders, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt Karten, die eben tatsächlich direkt im Draft das machen. Da können wir aus dem neuen Set, glaube ich, gleich mal ein Beispiel nehmen. Da haben wir hier zum Beispiel den Animus of Predation, eine 5 Mana, 1 davon grün, 4-4. Und die besagt das folgende. Man draftet diesen Animus of Predation face up. Und wenn man dann eine Karte draftet, darf man sie aufgedeckt aus dem Draft entfernen. Und wenn man dann eine Kreaturenkarte mit zum Beispiel Flying aus dem Draft entfernt hat, eben mit dieser Fähigkeit von diesem Animus, dann bekommt er, wenn er ausgespielt wird, während den Spielen Flying. Das gleiche gilt für die ganzen anderen Keywords, also so First Strike, Double Strike, Death Touch, Haste und so weiter. Genau, also kurz gesagt oder nochmal erklärt, diese Karte holt man zuerst raus und muss sie offen herzeigen. Einfach allein schon als Beweis, dass man tatsächlich diese Karte jetzt hat, nicht, dass man auf einmal so Karten raushaut und keiner versteht, warum. Man haut diese Karte zuerst aufgedeckt zu sich her, um zu zeigen, okay, Leute, der Effekt ist jetzt da. Das heißt, ich kann jetzt Karten rausnehmen. Dann kann man damit sogar ziemlich strategisches Hate-Picking betreiben, ja, indem man sagt, okay, die Karte ist grün, ich spiele noch, keine Ahnung, schwarz, so, also brauche ich rot, blau und weiß nicht. Ich sehe jetzt eine starke weiße Karte mit eben, sagen wir mal, fliegend oder Death Touch. Dann haue ich die raus, nehme den anderen diese weiße Karte weg und kriege dafür den Death Touch dieser Karte. Ja, absolut. Das wäre zum Beispiel eine strategische Überlegung. Genau. Und Strategie ist da tatsächlich das Schlüsselwort, wenn man so will. Denn eben durch diese im Draft aktiven Karten wird dem Ganzen ja noch ein Level an Strategie hinzugefügt, das du bei vielen anderen Drafts nicht hast. Ja, absolut überhaupt nicht. Also einzige Strategie, die es vielleicht gibt momentan, sind die Double-Faced-Karten. Und die einzige Strategie, die da dann besteht, ist einfach, dass man die herzeigen muss, damit jeder die Information bekommt. Das ist gar nicht mehr so. Ist es nicht mehr so? Nein. Also es wird immer noch so gemacht auf, ich sag mal, nicht professionellem Level. Aber das hat man jetzt ja auch bei der Pro Tour in Sydney gesehen, bei den Drafts. Da ist es mittlerweile anders. Nämlich werden die Karten vorher halt geöffnet und gesleeved. Und die Leute schauen sich die Karten halt dann in den Sleeves an, damit nicht gezeigt werden muss, was da für Double-Faced-Karten unterwegs sind. Ah ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, ich dachte, das wäre jetzt wirklich nur für die professionelle Ebene gemacht. Ich dachte immer, im Magic-Läden macht man das halt. Ja, doch. Klar. Aber ja, wie gesagt, das war die einzige strategische Interaktion überhaupt im Draft. Und hier ist es halt tatsächlich, ja, eben schon im Draft selber, dass man schaut, was man dann mit den Karten schon macht. Und da gibt es ja nicht nur diese Karte, wir können uns vielleicht noch eine andere anschauen, die dasselbe macht. Also vom Effekt her, nur mit einem anderen Effekt. Was nehmen wir denn da? Wie wär's denn mit dem Archdemon of Paliano? Der ist vielleicht ganz interessant. Das ist eine 4 Mana, 2 von Schwarz, 5-4, Flying, halt ein Dämon. Und der wird auch wieder Face-Up gedraftet. Und solange der Face-Up ist während dem Draft, darf man selbst nicht auf Booster-Packs schauen und man muss die Karten random draften. Also, wenn der offen ist, dann musst du selbst im Endeffekt blind draften, wenn man so will. Und nachdem du dann 3 Karten auf diese Art und Weise gedraftet hast, darfst du ihn wieder umdrehen und halt zu deinem Draft-Deck hinzufügen und normal weiter draften. Ja, das ist praktisch schon wieder dieser, eigentlich schon lustiger Preis, weil Dämonen sind meistens billig und saustark, verlangen aber was von einem. In dem Fall, dass man 3 Karten halt auf gut Glück zieht. Ja. Es kann sein, dass man damit was Gutes bekommt und meistens eigentlich eher nicht. Also, schön wär's natürlich, wenn man sowas dann so als viertletzten Pick oder so bekommen würde, wenn man eh schon in Schwarz ist. Ich glaube, dann wär's richtig geil, aber ja, es ist auf jeden Fall unglaublich interessant und ich kann mir nicht genau vorstellen, wie stark der jetzt konkret wirklich sein wird. Also es könnte sein, dass dieses Ding unglaublich gut ist oder es könnte sein, dass eben dieses Random Draften von 3 Karten wahrscheinlich relativ früh im Draft einem ziemlich den Hals brechen kann. Vor allem eben in einem Set, wo Drafting so wichtig ist. Ja, also ich würde mal behaupten, mehr als einen Archdemon will man wirklich nicht face-up draften, weil sonst zerstört es komplett. Also klar, so ein Dämon mal so 2-3 Mal im Deck zu haben, ist total gestört. Also ein 4-Mana, 5-4 fliegend, tut einfach weh. Aber dafür 9 Karten auf gut Glück ziehen zu müssen, das kann man einfach nicht machen. Das kann man vielleicht im dritten Booster machen, aber dafür muss dann der 3-mal vorbeiziehen. Das macht man wahrscheinlich eher nicht. Ja, ist ja immerhin auch eine Rare. Also so oft wird man den wahrscheinlich an einem Tisch nicht zu Gesicht bekommen, ja. Schätze ich jetzt mal. Ja, so 1-2 Mal höchstens. Genau. Ja, das ist so die Draft-Interaktion. Es gibt noch ein bisschen mehr. Können wir uns vielleicht mal anders anschauen. Weil es ist noch gar nicht, der Spoiler ist noch gar nicht so groß, wurden die wichtigsten Karten gezeigt, eben die Mythics, 2 Planeswalker und die Conspiracy-Karten selber. Wie viele Karten sind revealed von? 39 von 221 im Moment. Ja, also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Mhm. Conspiracy kommt ja erst, ich glaube, im September raus, meine ich. Nee, Ende August, in der letzten Augustwoche, soweit ich weiß. Ah, okay. Ja, dann werden wir die nächsten Tage wahrscheinlich irgendwann den Full-Spoiler bekommen. Aber ja, was wir noch haben, wie schon erwähnt, sind die Conspiracy-Karten selber. Genau. Conspiracy-Karten funktionieren im Grunde so ein bisschen wie die Leyline-Enchantments. Die Leyline-Enchantments sagen ja, wenn du es in der Hand hast, in deiner Opening Hand hast, kannst du damit im Spiel beginnen. Conspiracies funktionieren in dem Sinne so ähnlich, dass man, wenn man sie halt gedraftet hat, mit ihnen das Spiel beginnen darf. Halt in der Command Zone und nicht auf dem Spielfeld. Und es gibt auch kein Conspiracy Removal, also sie sind in der Hinsicht auch stärker als Enchantments. Und die machen alle eine bestimmte Sache. Grundsätzlich gibt's erstmal 2 verschiedene Arten, nämlich Conspiracies, die schon offen von Spielanfang sind, also die jeder sehen kann. Und es gibt Conspiracies, die, ja, ich sag mal, versteckt sind. Das sind üblicherweise die, die dann dieses Hidden Agenda Keyword haben. Und das bedeutet, dass man diese Conspiracy dann zu einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel aufdecken kann. Das fügt dem Ganzen halt auch noch so ein, ich sag mal, Element der Überraschung hinzu. Ja, also der Spieler sieht zwar, dass man eine Conspiracy hat, ist ja verdeckt, aber weiß natürlich nicht, welche. Er kann sich vielleicht ein bisschen ausmalen, aber ja, meistens ist es dann sowieso schon zu spät, wenn man sie aufdeckt. Und vor allem dadurch, dass man sie zu einem beliebigen Zeitpunkt aufdecken kann, ist es halt Instant Speed. Oh ja. Dann kann man damit auch sehr viel Blödsinn machen. Wir können uns mal eine anschauen, vielleicht nicht gleich die Mythic. Was haben wir denn hier? Hired Heist. Ja. Oder Heist, wie auch immer das ausgesprochen wird. Ist eine blaue Conspiracy, Hidden Agenda, also man startet mit ihr verdeckt, kann sie irgendwann aufdecken und die, der Effekt sagt, immer wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, mit dem, achso, ja genau, man muss dazu sagen, wenn man sie verdeckt spielt, muss man meistens irgendwas benennen. Ja, bei diesen Hidden Objects. Aber geheim, also meistens wahrscheinlich aufschreiben, damit es natürlich legitim ist. Ja. Irgendwas aufschreiben, in dem Fall einen Namen von der Kreatur. Natürlich irgendwas, was man im Deck hat, wäre sonst Blödsinn. Ja. Man nennt diese Kreatur und dann ist es so, immer wenn diese Kreatur, also die Kreatur mit diesem Namen, Combat Damage zu einem, also einem Spieler verursacht, also durchkommt, kann man ein blaues bezahlen, wenn man das macht, zieht man eine Karte. Jo. Also ist jetzt natürlich nicht irgendwie der umwerfendste Effekt aller Zeiten. Aber ist ja auch eine Common Conspiracy. Und es ist kostenlos. Es ist einfach absolut kostenlos. Ja, genau. Vielleicht noch eine Stärke rauszuholen. Klar, das war jetzt eine Common Conspiracy. Das ist jetzt mal eine Mythic Conspiracy, eine weiße. Die einzige Mythic Conspiracy, die es sogar gibt. Und das ist Sovereign's Realm. Man startet tatsächlich dieses Mal mit der Karte aufgedeckt. Und erstmal sagt die, dein Deck kann keine Basic Lands haben und deine Anfangshandgröße ist 5. Dann hat sie noch, schicke eine Karte aus deiner Hand ins Exil und in diesem Zug darfst du Basic Länder von außerhalb vom Spiel spielen. Und dann hat sie noch was, nämlich Basic Länder, die du kontrollierst, haben die Ability, man kann sie tappen, um ein Mana einer beliebigen Farbe zum Mana Pool hinzuzufügen. Ja, also der erste Effekt klang erstmal doof. Warum sollte man das machen? Aber jetzt sieht man warum. Man kann sein Deck einfach voll machen mit absoluten Value-Karten oder mit semi-starken Karten und irgendwann einfach entscheiden, okay, ich brauche jetzt einen Mana-Drop. Dann mache ich das jetzt einfach. Man ist überhaupt, also mit dieser Conspiracy ist man überhaupt nicht mehr auf Land Draw angewiesen. Man kann sein komplettes Deck, die vollen 40 Karten oder 39, wenn man, weil die Conspiracy zählt, glaube ich, auch zum Deck dazu. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Sagen wir mal, es zählt zum Deck dazu. Ich kenne jetzt die Regel auch nicht. Dann sind es 39 Karten voll mit Sachen, die man machen kann. Mhm. Man braucht kein Mana mehr im Deck. Also das Ding tatsächlich im Booster zu öffnen und first picken zu können, muss einfach nur so schön sein, weil dann kannst du den härtesten Good Stuff Draft aller Zeiten auspacken. Ja, weil du bist überhaupt nicht mehr an irgendwelche Farben gebunden. Ja. Ziehst einfach genau das, was du willst. Ah, das muss so schön sein. Ja, definitiv. Ja, das sind die Conspiracies. Es gibt noch weitere, wir verlinken auf jeden Fall, beziehungsweise wenn ich es nicht eh schon gesehen habe, verlinken wir ja den Spoiler. Mhm. Könnt ihr euch noch mal genauer anschauen. Würde ich mal sagen, kommen wir mal zu den Keywords auf diesen Karten, die es in diesem Set gibt. Da haben wir gleich das erste, das ist Melee. Und Melee besagt, immer wenn die Kreatur, die das hat, angreift, kriegt sie +1/+1 bis zum Ende des Zuges für jeden Gegner, den man in diesem Combat Step angegriffen hat. Heißt, wenn man nur einen Gegner angreift, +1/+1, bei zwei Gegnern +2/+2 und bei drei Gegnern sogar +3/+3. Ja, und man muss noch hinzufügen, dieses Melee kann öfters auf der Karte vorkommen. Also sollte eine Karte besagen, es gibt so eine Karte, die besagt, andere Kreaturen haben auch Melee. Ja. Und es trifft eine Kreatur, die sowieso schon Melee hat, hat sie Melee zweimal. Genau. Das ist das Lustige daran. Das heißt, die Karte wird dann einfach doppelt so stark, wenn man dann angreift. Ja. Also das ist praktisch schon mal ein sicherer +2/+2, einfach so. Und das ist schon ziemlich gut. Absolut. Also coole Mechanik. Vom Flavor her ziemlich so in die Richtung Rot oder Boros. Und ja, es passt gut. Ich bin gespannt, ob das gut genug sein wird, um Rot-Weiß tatsächlich zu einem gefährlichen Archetypen mal zu machen. Ja, also man muss immer noch betrachten, es ist immer noch Multiplayer. Also es ist natürlich wahrscheinlich, dass man vielleicht mal mehrere Gegner angreift, einfach um einen Effekt rauszuholen. Aber ja, natürlich, das wird sich erstmal zeigen. Der Spoiler ist ja noch gar nicht so richtig fertig. Also da wird sich noch viel rausstellen, ja, ob, was da noch für, sag ich mal, kranke Sachen rauskommen. Ja, denn es gibt schon eine ganze Menge, obwohl wir nur 40 Karten haben. Ja, da sind einfach mal zwei Karten dabei, die für Legacy fast schon Staples werden. Oder so ein Staples sind wahrscheinlich, von ihrer Stärke her. Ja, das ist schon brutal. Also, es hieß ja immer, dass Wizards aufpasst, dass die nicht mehr so starke Karten herstellen. Aber in dem Fall, es ist sowieso nur ein Eternal für Eternal Formate. Das heißt, sie fassen Standard und Modern überhaupt nicht an. Ja. Also kann es ihnen so gesehen eigentlich egal sein, was sie da machen. Das ist richtig. Und das, muss ich sagen, freut mich auch, dass sie diese Designschiene so ein bisschen wählen, dass sie doch ein paar Karten machen, die eben hohe Relevanz in einem Format wie Legacy haben, die dann nicht durch Standard durchgehen müssen, weil ich meine, da muss man sich jetzt keine irgendwie Fantasien oder so machen. Es ist relativ offensichtlich, dass Standard vom, ich sag mal, Power-Level her ein gutes Stück unter einem Format wie Legacy ist, wo man Zugriff auf alle Karten hat, die je gedruckt wurden zu Zeiten von Karten wie Necropotence und ähnlichen, bei denen Wizards selbst zugegeben haben, dass sie noch nicht viel Ahnung von Design hatten. Also Necropotence selbst ist natürlich illegal, aber halt aus den Zeiten. Vor allem dadurch, dass man ja Zugang hat zu allen Sets, sag mir jetzt mal Legacy, weil Modern fängt ja erst ab der 8th Edition an, also erst ab der 8. Bei Legacy hat man natürlich, dadurch, dass man Zugriff hat auf sämtliche Sets, kann man Combos raushauen, die niemals dafür gedacht waren, dass sie aufeinander stoßen, sondern sie sind einfach passiert, sie sind da, und wenn sie zu stark werden, werden sie natürlich irgendwie gebannt oder keine Ahnung, aber an sich ist es einfach natürlich ein ganz anderes Power-Level als Standard, wo Wizards, sagen wir mal, also Wizards hat schon gesagt, sie designen nur für Standard. Modern und Legacy interessiert sie so gesehen nicht. Deswegen ist es klar, dass Standard immer so designt wird, dass es im momentanen, sage ich mal, in der momentanen Rotation für frischen Wind sorgt, aber nicht das Format zerbricht. Ja, zumindest wollen sie es so designen. Sie Band schaffen Company. Es auch meistens. Band Company, ja. Ja, aber selbst Band Company ist ja jetzt kein, ich sag mal, riesiger Ausrutscher. Nein, das nicht. Also es ist ein nerviges Deck, wie wir schon oft gesagt haben, aber es ist legitim, es spielt sich gut. Es ist einfach, es spielt einfach das, was gegeben ist. Jo. Aber ja, da wollen wir jetzt nicht abdriften. Wir haben natürlich noch eine weitere Fähigkeit, die auch ziemlich lustig ist eigentlich. Vor allem im Multiplayer. Absolut. Das ist Counselor's Dilemma oder Voting, genau, wenn man es kurz sagt. Also die Voting-Mechanik aus dem ersten Conspiracy-Set wurde zurückgebracht, aber dieses Mal noch so ein kleines bisschen aufgedreht. Denn im ersten Set war es so, man hat eben diesen Vote gehalten und es hat sozusagen nur eine Sache gewonnen. Also die die Mehrheit hat einen Effekt machen können sozusagen. Und jetzt haben sie das aber ein bisschen geändert, denn mittlerweile gibt es eben dieses Counselor's Dilemma. Und da schauen wir uns am besten, glaube ich, auch gleich eine Beispielkarte an. Nehmen wir hier Capital Punishment, eine 6 Mana, 2 davon schwarz Sorcery, mit eben diesem Keyword Counselor's Dilemma. Mit euch selbst angefangen, wählt jeder Spieler entweder für Death oder für Texas. Und jeder Gegner opfert dann eine Kreatur für jeden Todesvote und wirft eine Karte ab für jeden Texas-Vote. Ja, also das ist ja der Witz, man selber ist davon dann überhaupt nicht betroffen, sondern man lässt den Gegnern einfach entscheiden, was mache ich jetzt? Will ich jetzt eine Kreatur opfern oder schmeiße ich lieber eine Karte ab? Ja. Und da müssen die Gegner dann fast schon zusammenarbeiten, dass es nicht überhand nimmt, weil wird jetzt viermal Death genommen, dann ist es fast schon ein Boardwipe. Oh ja. Und wird viermal Texas genommen, dann war es das mit der Hand an sich. Richtig. Also da muss man schon ein bisschen zusammenspielen fast schon. Capital Punishment passt da ziemlich gut, finde ich, vom Namen her. Absolut. Und für die 6 Mana den ganzen Blödsinn da anstellen, auf jeden Fall. Ist decent, definitiv. Ja. Und es gibt auch Karten, die mit diesem Vote an sich noch selber spielen. Ja, absolut. Zum Beispiel eben Ballot Broker, 3 Mana, 2-3, das ist unwichtig. Der Effekt besagt, man selber darf zweimal voten oder eben an additional time, also nochmal zusätzlich. Heißt, sollte man den zum Beispiel zweimal auf dem Feld haben, der ist nämlich common, kann gut sein, darf man einfach dreimal voten. Ja. Und da wird so eine Karte wie Capital Punishment richtig schmerzhaft, wenn man dann auf einmal 3 Votes abgibt und dann nochmal 3 dazukommen. Also, was ich mir vorstellen kann, was richtig cool wäre, wäre ein Deck in Esper-Farben, bei dem man als sozusagen Finisher diese Vote-Spells nimmt und dann noch ein paar so, ja, defensivere Kreaturen und eben diese Kreaturen mit den Vote-Boni nimmt, um diese Spells, die man dann später hat, so richtig schmerzhaft zu machen. Ja, weil wir haben zum Beispiel noch eine weitere Karte, Illusion of Choice, eine blaue für einen Mana, also blau, instant, die besagt, du entscheidest, wie die Spieler voten. Und ja, darfst du eine Karte ziehen noch nebenbei, weil wenn es nicht schon genug ist. Ja, man spielt einfach, im Grunde genommen, sagen wir mal, man hat schon zwei Ballot Broker draußen, spielt Capital Punishment, noch als Antwort drauf eine Illusion of Choice und dann GG. Also man kann sich dann einfach aussuchen, wie man den Gegner so richtig schön weghaut. Oh ja. Das ist schön, da freue ich mich drauf. Ja. Ich hoffe, ich kann dieses Set ausgiebig draften, weil es sieht einfach jetzt mit den wenigen Karten schon richtig gut aus. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, also da müssen wir uns schon mindestens ein, zwei Boxen holen. Ja, und ein paar Leute drumrum. Also wir draften für uns alleine, was absolut langweilig wäre. Nein, wir holen schon ein paar Leute ran. Ja, genau. Definitiv. Und das Beste ist, zu der interessantesten Mechanik und zu der zentralsten Mechanik von dem Set sind wir noch überhaupt gar nicht gekommen. Moment, bevor du dazu kommst, wie heißt das Set? Conspiracy 2? Take the Crown. Und das passt richtig gut zu dieser Mechanik. Ja. Nämlich der Monarch. Ja, der Monarch ist, sage ich mal, ein Emblem. Es ist ein Emblem, das besagt, also erstmal, man wird der Monarch. Nur ein Spieler kann der Monarch sein, zur gleichen Zeit. Und wenn man das Emblem hat, erstmal, also das Emblem alleine besagt schon mal, am Endstep, am eigenen Endstep, darf man eine Karte ziehen. Schon mal ein gutes, also richtig ist eigentlich richtig gut, ja. Und immer, jetzt natürlich die Downside, immer wenn eine Kreatur an einem Schaden zufügt, wird der angreifende Spieler zum Monarchen. Also man gibt es ab, sobald man verletzt wird. Mhm. Ja, das ist jetzt das Emblem für den Monarchen. Und natürlich gibt es Karten, die damit spielen. Selbstverständlich. Wir können da mal hochgehen zu den Mythics. Die zeigen es eigentlich so ziemlich am besten, würde ich mal sagen. Ja, genau. Da denke ich, können wir uns gleich mal die zentralste Storykarte von diesem Set anschauen. Und das ist Queen Marchaser. Für 4 Mana, ein beliebiges und Mardu-Farben, eine 3-3 mit Death Touch und Haste, die erstmal sagt, wenn sie das Spielfeld betritt, wird man selbst der Monarch. Schon mal decent. Und am Anfang von der eigenen Upkeep, wenn ein Gegner da der Monarch ist, dann darf man selbst ein 1-1 schwarzes Assassinen-Token mit Death Touch und Haste aufs Spielfeld packen. Ja, also die Karte besagt einfach, du wirst der Monarch, du bist nicht der Monarch, okay, werd so schnell wie möglich wieder der Monarch. Ja, richtig. Allein schon für 4 Mana, 2 Mardu-Farben, also 3 Color, aber 3-3 mit Death Touch und Haste, sie selber ist schon richtig gut. Mhm. Gibt natürlich auch andere Karten, die richtig gut mit ihr spielen. Das wäre zum Beispiel der Spoiler, also der allererste Spoiler, den es zu diesem Set gab, war tatsächlich der Planeswalker. Kaya Ghost Assassin ist in Schwarz-Weiß, also passt in Queen Marchaser rein. Mhm. Ja, man kann mal die Effekte aufzählen. Also im Grunde genommen, sie hat keine Ulti, ist aber gar nicht mal so schlimm, weil die natürlich eher darauf spielt, dass man das Board kontrolliert, durchgehend. Absolut. Und die Null besagt, man darf entweder sie selbst oder eine Kreatur exilen und sie am Ende des Zuges wieder von der nächsten eigenen Upkeep wieder ins Spiel bringen. Also flickern im Grunde genommen. Man verliert dabei 2 Leben. So, man kann das zum Beispiel auf sie selber natürlich wirken, um ihren Counter wieder hochzubringen, weil sie hat keine Plus-Effekte. Das ist ihr einziger Effekt, der sie wieder hochschießt auf 5. Und um sie halt zu beschützen, damit nicht 3 Gegner hintereinander auf sie eindreschen können. Genau. Man kann natürlich zum Beispiel Queen Marchaser damit flickern und damit einfach den Monarchen wieder zurückholen. Auf jeden Fall. Sehr unwahrscheinlich, dass man das jemals machen wird, weil beide Mythics sind. Ach. Ja, irgendwann. Wenn das jemand hinkriegt, herzlichen Glückwunsch. Du bist ein sehr glücklicher Mensch, würde ich mal behaupten in dem Moment. ansonsten die Minus-Effekte, es hat Minus 1 und Minus 2 Effekt. Minus 1 ist, jeder Gegner verliert 2 Leben und man bekommt 2 Leben. Tut erstmal weh, weil es ist ein Multiplayer. Das sind erstmal 6 Schaden und 2 Life gehen für Minus 1. Man könnte sogar aller Herbert Grönemeyer sagen, es tut gleichmäßig weh. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, wir haben schon wieder den Titel für diese Folge. da suchen wir uns was raus. Alles klar. Und der Minus-2-Effekt ist, jeder Gegner muss eine Karte abwerfen und man zieht selber eine Karte. Also wieder Rundumschlag, drei Karten discarden und selber eine ziehen. Jo. Ziemlich gut eigentlich. Vom Flavor her gibt es noch eine coole Sache bei der Karte. Wenn man die 0 benutzt, dann ist so ungefähr das Einzige, was man damit töten kann, tatsächlich Tokens. Zum Beispiel Spirit Tokens. Und sie ist ja eine Geisterassassine. Oh. Ja, da. Oh, das ist smart. Ja. Ja. Cool gemacht, Wizards. Ja, auf jeden Fall. Genau. Das ist eben mit Monarchen. Es gibt natürlich weitere Effekte, die mit Monarch spielen. Die, keine Ahnung, wahrscheinlich besagen, wenn man der Monarch ist, darf man. Das wäre sick. Für Rot-Weiß, wenn du der Monarch bist, hast du 2 Battle Phases. Ich glaube, da könnte vielleicht was auf uns zukommen. Das würde wehtun, auf jeden Fall. Ja, muss aber mindestens ein Mythic sein, würde ich mal behaupten, in den Farben. Naja, ansonsten, was wir noch haben, können Sie mal ein paar Einzelkarten anschauen. Jo. Dareti ist zurück. Der olle Goblin Planeswalker. Den überlasse ich mal dir. Ja, der ist ein cooler Typ. Also er ist jetzt nicht mehr monorot. Das war ja eben dieses, ich glaube, Commander 2014 Pre-Constructed Deck, das Dareti als Commander hatte, war ein recht cooles Artefakt-Deck, das man sehr schön zu einer Stacks-Variante ausbauen konnte, die ordentlich reingehauen hat. Wurde leider vom Mulligan-Change ziemlich stark getroffen, aber geht immer noch gut. Auf jeden Fall jetzt hier zu dieser Karte. Dareti Ingenious Iconoclast ist ein 3-Mana-Planeswalker mal wieder. Und die haben wir ja schon gelernt, dürfen wir nicht unterschätzen. In Rakdos-Farben und ein beliebiges Mana, kommt mit 3 Loyalty ins Spiel. Seine Plus 1 ist, dass man ein 1-1 farbloses Construct Artifact Creature Token mit Defender aufs Spielfeld packt. Also auch da sieht man wieder, es ist so ein bisschen diese Artefakt-Synergie da. Dann die Minus 1, da darf man ein Artefakt opfern. Und wenn man das macht, darf man eine Kreatur oder ein Artefakt zerstören. Das heißt, im Endeffekt, wenn man plus 1 und minus 1 immer abwechselnd dann kann man Sachen von den Gegnern zerstören, ohne dass wir selbst wirklich großartig was opfern müssen. Denn ja. 1-1 mit Defender ist jetzt echt nicht so der Burner. Ja, es ist einfach nur ein kleines Opferlamm, was drauf auf den Gegner geschmissen wird. Und es kostet uns einfach nichts. Also im Grunde genommen Removal für 0 Mana. Genau. Mehr oder weniger. Und natürlich hat er noch eine Ulti. Ja, denn was wäre ein Planeswalker ohne eine Ulti, ne? Außer Kaya. Ja. Egal. So, also man wählt eine Artefaktkarte in einem Friedhof oder ein Artefakt auf dem Spielfeld und dann packt man 3 Tokens, die im Endeffekt Kopien von diesem Artefakt sind, aufs Spielfeld. Und damit kann man richtig krasse Sachen machen. Ja, also da müssen noch ein paar Sachen natürlich gespoilert werden dafür, aber klar, also allein schon, weil es diese Karte gibt, wird auch irgendwas auf uns zukommen, was richtig schön wird. Mhm. Vielleicht können wir mal durchschauen, was haben wir denn eigentlich schon? Oder haben wir noch gar nichts in der Richtung? Ich glaube, artefaktmäßig gibt es noch nicht so viel. Es gibt das Spy-Kit, aber das macht nicht viel Sinn, das zu kopieren. Das Spy-Kit ist aber insofern cool. Also es ist ein Equipment, gibt +1/+1 für 2 Mana. Und es sagt, dass die ausgerüstete Kreatur alle Namen von nicht-legendären Kreaturenkarten zusätzlich zu ihrem eigenen Namen hat. Ja. Das heißt, du kannst zum Beispiel hergehen mit einem Sylvan Advocate, mit dem Equipped angreifen oder so und sagen, ja Leute, ich prügel euch jetzt mit meinem Delver of Secrets ins Gesicht und du liegst nicht mal falsch. Ja, das ist natürlich eine gute Kombination eben mit der Conspiracy von oben, die besagt, wenn man verdeckt die Karte verdeckt spielt, muss man einen Kartennamen, also einen Kreaturennamen halt auswählen, dann nimmt man einfach irgendeinen aus dem Deck und wenn er draußen ist, braucht man nicht equippen, wenn er nicht draußen ist, ist es wurscht, Spy-Kit. Stimmt, das ist verdammt cool, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ja, da schaust du mal. Aber ansonsten, ja, stimmt, wir haben noch überhaupt keine Artefakte wirklich. Jo. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch irgendwas Cooles kommen. Absolut. Sonst wäre die Karte ja witzlos. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal zu der nächsten Karte. Und die ist für EDH meiner Meinung nach unglaublich stark. Ja, Leovold Leovold, Emissary of Trest. In, was ist denn das für eine Farbkombo? Also Sultai. Sultai, oh. In Sultai-Farben, also 3 Mana, 3-3. Und ja, also für EDH ist der Effekt schon mal richtig schmerzhaft, vor allem wenn das dein Commander ist. Der besagt einfach, jeder Gegner kann nicht mehr als eine Karte ziehen pro Zug. Ja. Das zerstört so ziemlich jedes Deck erstmal, wenn man nicht mehr einfach ziehen kann, wie man will. Weil viele Decks machen das. Und immer wenn man selber, also immer wenn selber oder ein Permanent, das man kontrolliert, Target von irgendeinem Spell wird oder eine Ability, das von dem Gegner, darf man eine Karte ziehen. Jo. Und das ist ja in EDH gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man irgendwie mal Ziel wird von irgendwas. Das ist extrem wahrscheinlich. Ja, also man nimmt den Gegnern einfach den Card Draw weg und selber hat man einfach enorm viel, weil der Gegner muss sich dann schon zweimal überlegen, okay, verdammt, das Ding ist draußen. Ist es mir das jetzt wert, dass ich ihm irgendwie den Board State verhunze, dafür, dass er jetzt dann weiterziehen darf? Dafür, dass die Karte dann sowieso wiederkommt, weil man sie ja recasten kann. Also, der ist einfach unglaublich stark. Ich hätte schon, glaube ich, großes Interesse dran, da mal tatsächlich ein Sultai-Stack-Stack damit zu bauen. Denn die ganzen Sultai-Commander davor waren größtenteils, ja, ich sag mal, Combo-Commander. Also, du hattest zum Beispiel den Mimeoplasm, der halt mit irgendwelchen Graveyard-Kombos gespielt hat. Du hattest Tassiger, den man natürlich auf Control oder so spielen konnte, den man aber auch beispielsweise Doomsday hätte spielen können. Und du hast noch CDC, Brute Tyrant, gehabt, die auch nicht so wirklich stackshaft war und mit der man in Theorie ein Four Horsemen Combo Deck spielen konnte, das ziemlich verrückt ist. Aber das hier ist ja im Endeffekt einfach wirklich ein Commander, der sagt, ich will meine Gegner kontrollieren. Ja, genau das. Und was auch noch vom Flavor her ganz cool ist, es gibt ja den Edric Spymaster of Trest, der sagt, immer wenn eine Kreatur Schaden an einem deiner Gegner zufügt, dann darf der die Kreatur kontrolliert, eine Karte ziehen. Und der Herr Leovold hier ist im Endeffekt einfach ein Hard-Counter gegen die Fähigkeit von Edric. Stimmt, ja. Das ist ziemlich smart eigentlich. Auch vom Flavor her. Aber ja, schöne Karte. Können wir gleich mal zur nächsten gehen. Was haben wir denn als nächstes? Sanctum Prelate? Oder wolltest du Adriana machen? Nee, machen wir noch die hier. Okay. Adriana, klick mal drauf. Ich kann es nicht lesen. Ja, stimmt, die ist ziemlich klein. Ist ziemlich klein, da ist sehr viel Text drauf. Aber das ist die Karte, die ich vorhin eigentlich erwähnt habe. Adriana selber, Captain of the Guard. 5 Mana, eins davon rot, eins weiß. 4/4, hat selber Melee. Und besagt, andere Kreaturen, die man kontrolliert, haben auch Melee. Ja. Genau das, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich, in dem Deck, wenn man diese Farben spielt, hat man wahrscheinlich sowieso sehr viele Melee-Karten. Und dadurch bekommen sie Doppel-Melee. Ja, und die ist nicht mal eine Mythic. Stimmt, ist nicht mal Mythic. Aber leider Legendary. Das heißt, man darf nur eine draußen haben. Ansonsten wäre das, glaube ich, wirklich gestört. Ja, es würde, glaube ich, dann sehr schnell sehr verrückt werden. Ja, aber das war schon zu der Karte. Gibt's nichts zu sagen. Also das sind im Endeffekt jetzt die legendären Kreaturen und Planeswalker, die bis jetzt gespoilert wurden. Es kann gut sein, dass da noch ein paar nachkommen. Ganz am Anfang, wo wir von Conspiracy 2 erfahren hatten, ging's ja ursprünglich um den König Brago. Und ich bin gespannt, ob sie mit dem noch irgendwas machen. Also vielleicht noch eine neue Brago-Karte oder so rausbringen. Wird sich zeigen jetzt wahrscheinlich im Laufe der Woche. Ja, genau. Jetzt aber zum Sanctum Prelate. Ja, und der Kerl, der ist einfach nur verrückt. Und zu Recht Mythic. Ja, 3 Mana, 2 davon weiß, 2/2, absolut egal. Es geht um seine Effekte. Wenn er das Spielfeld betritt, wählt man eine Zahl. Und dann Non-Creature Spells mit CMC von dieser Zahl, sagen wir mal 3, also CMC 3, können nicht gecastet werden. Ja, und das ist das ist absolut verrückt, weil es gibt ja Chalice of the Void, wo du im Endeffekt 2 Mana zahlen kannst, um Spells mit CMC von 1 zwar nicht castbar zu machen, aber sie zu countern, wenn sie gecastet würden. Und das kannst du natürlich dann hochgehen. Also 4 Mana für 2 und so weiter. Immer die doppelten Mana-Kosten. Und der Sanctum Prelate ist einerseits schon mal 3 Mana fix. Das heißt, wenn man teurere Sachen verhindern will, dann muss man nicht so viel zahlen wie bei Chalice. Und er sagt auch, dass man die Sachen überhaupt nicht erst casten kann, im Vergleich zu Chalice, wo sie ja gecountert werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei Chalice ist es so, wenn du was durch Chalice casten willst und dein Gegner vergisst den Chalice-Trigger, dann resolvet es trotzdem, weil es ja dadurch, dass der Trigger nie passiert, einfach gespielt wird, ohne gecountert zu werden. Hier ist es so, dass du es von vornherein gar nicht vergessen kannst, weil er die Karte überhaupt nicht casten kann. Ja, also im Grunde genommen, man muss auch ein bisschen weiterdenken. Bei dem Chalice ist es so, okay, ich muss Karten loswerden, bevor ich anfange, irgendwie zu viele Karten auf der Hand zu haben, sage ich mal. Also kann er sie einfach weghauen oder den Friedhof damit füllen, indem er sagt, okay, ich will die jetzt auf dem Friedhof haben, ich caste sie, wird gecountert, ist auf dem Friedhof. Mhm. Diese Karte besagt, nein, du behältst das Ding auf der Hand und schaust erstmal, wie du damit zurechtkommst. Schon sehr giftig. Vor allem dadurch, dass sie, das Mythic, das heißt in Conspiracy selber, im Draft selber, wird sie natürlich nur einmal vorkommen, wenn überhaupt. Ja. Dadurch, dass sie aber in Legacy spielbar ist und sie keine Legendary ist, kann man diese Karte tatsächlich öfters rausspielen und einfach mehrere CMC blocken. CMC 2, 3, 4 und damit schon mal einfach alles verhindern. Auf die Legacy-Spielbarkeit will ich aber erst eingehen, nachdem wir noch uns eine weitere Karte angeschaut haben, was dann auch die letzte sein wird für jetzt, nämlich der Recruiter of the Guard. Das ist eine 3 Mana, eins davon weiß, 1/1, und wenn der aufs Spielfeld kommt, darf man seine Library nach einer Kreaturenkarte mit Toughness 2 oder weniger durchsuchen, diese revealen, sie in seine Hand packen und danach die Library mischen. Das ist Imperial Recruiter, nur mit Toughness statt Power. Und Imperial Recruiter ist eine, ich glaube, 200 Euro oder so Karte aus den Portal-Sets, die in manchen Legacy-Decks gespielt wird. Und zwar in Aluren-Decks einmal, das ist ein Combo-Deck, und in dem Painter's Servant Grindstone-Deck, ist auch ein Combo-Deck, das im Endeffekt drauf abzielt, einfach dich zu millen. Recruiter of the Guard allerdings ist nicht für diese Decks gedacht, sondern zusammen mit Sanctum Prelate, den er ja tatsächlich auch selbst holen kann, sind diese beiden Karten, meiner Meinung nach zumindest, absolute Staples in Legacy Mono White Death and Taxes. Das ist ein Deck, jetzt mal so grundsätzlich, das darauf spielt, den Gegner extrem auszubremsen. Einerseits mit so, ja, eben Sphere-Effekten, wie zum Beispiel auf Thalia, Guardian of Thraben, die ja Non-Creature-Spells um eins teurer machen. Und andererseits durch andere Effekte, die halt einfach deinen Gegner stark behindern. So wie die neue Thalia, die ja Fetchländer komplett nutzlos macht. Oder andere so richtig nervige Karten, so Phyrexian Revoker. Und Flickerwisp ist auch eine sehr gute Karte in dem Deck. Und man kann halt sagen, mit diesen beiden Karten zusammen, ich weiß nicht, wie viele von denen tatsächlich gespielt werden in den Listen, aber mindestens jeweils 1-2. Und das ist einfach nur verrückt. Ja, also dass dies mal wieder... Also Wizards hat ja eigentlich gemeint, sie wollen nicht mehr so starke Karten machen. Ich glaube, das haben wir schon erwähnt. Mhm. Aber sie machen es halt dann trotzdem für im Conspiracy, weil das denn egal sein kann. Conspiracy ist nur für Legacy, beziehungsweise Eternal-Formaten. Das heißt, es rührt Standard und Modern überhaupt nicht an. Mhm. Deswegen können sie da sich eigentlich komplett austoben. Ja, und das haben sie offensichtlich auch getan. Also die beiden Karten hier, ja, ich muss sagen, die machen mir fast Lust auf mehr. Also ich will jetzt in Conspiracy hier noch ein paar mehr von diesen so richtig nicen Karten einfach nur sehen. Und dafür haben wir mehr als genug Chancen, weil, wie gesagt, 20 Karten oder so gespoilert wurden oder 30 von über 200. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall einiges noch vor uns. Ich bin unglaublich gespannt. Ja, so viel zu Conspiracy. Wir werden sehen, was die Woche noch bringen, wie gesagt. Euch auf dem Laufenden halten. Aber jetzt kommen wir zum, sag ich mal, mehr oder weniger Hauptteil, beziehungsweise dem Teil, wofür wir diese Casts machen, Standard. Ja. Eben zwei Decks, die wir entdeckt haben auf den letzten GPs. Eben eins, das waren Rimini, oder? Mhm. In Rimini, genau, in Italien. Das regt mich einfach so auf, dass überall auf der Welt darf man Turniere machen mit Preisgeldern, nur in Deutschland nicht. Ja, es ist echt eine Schande. Also, ja. Ich meine, es ist auch ein bisschen unschön, dass das so langsam ist, aber vielleicht kann man irgendwann in der Zukunft mal versuchen, irgendwelche, ich sag mal, Ausnahmeregelungen für so Sachen wie Magic Tournaments hinzuzufügen, weil es ist wirklich traurig. Vor allem, wir haben ja eigentlich eine Szene hier in Deutschland und wir haben einige Spieler, die ja auch auf internationalem Level gut unterwegs sind. Da wäre es schon ganz schön, wenn wir mal wieder einen GP oder sogar eine Pro Tour, wenn man hoffen darf, hier in Deutschland haben könnten. Ja, das wird einfach, keine Ahnung, also man muss dazu sagen, warum wir keine GPs hier haben, ist wegen dem Glücksspielgesetz. Magic fällt unter Glücksspiel, ist irgendwo schon verständlich, würde ich jetzt mal sagen, und darf deswegen einfach nicht als Turnier angeboten werden, mhm, wegen den Preisgeldern, dadurch, dass es halt Glücksspiel ist. Ja, jetzt, ich glaube, ihr merkt selber, was der Witz dran ist. Auch wenn es Glücksspiel ist, hat es eigentlich eher was mit Strategie zu tun, ja, als mit Glück. Deswegen ist es einfach nur eine altbackene Regel, die das verhindert, weil sich kein Schwein von da oben drum kümmern will. Aber ich denke auch, irgendwann wird es mal aufgebrochen. Ich hoffe. Ja, ich hoffe auch. Genau, aber kommen wir einfach mal zu den Decks. Das erste Deck, ja, ein Blau-Weiß Spirits Deck, was wir schon mal erwähnt haben. Mhm. Ein bisschen anders als das andere Deck, was wir mal erwähnt haben. Ja. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Also das wir hatten, war ein Spirits-Deck von Jeff Hoogland. Das war, wo wir mal über eine SCG Open geredet haben. Und jetzt hier ist das Blue-White-Spirits-Deck von Biagio Ruocco. Hat den 17. Platz erreicht in Rimini. Mit, ja, einem ganz netten Deck und ein paar Karten, die er anders gemacht hat als das Blue-White-Spirits-Deck, über das wir schon geredet haben. Ja, also es sind natürlich die üblichen Verdächtigen drin. Rattle Chains, must-have natürlich in einem Spirits-Deck. Ja. Spellqueller, wäre dumm, wenn man das nicht spielt. Selfless Spirit, eigentlich auch schon fast drin. Mausoleum Wanderer natürlich, eben als absolute Must-have-One-Drop. Jetzt kommen die, sag ich mal, drei Sachen, die bei den Kreaturen überraschend sind, oder was heißt überraschend, cool. Anders, cool. Das ist zum einen der Nebelgast Herald. 3 Mana, Spirit, Flash, 2-1, fliegend, das ist ein Spirit, der besagt, wenn er oder ein anderer Spirit das Spielfeld betritt, dann darf man eine Kreatur des Gegners tappen. Ja. Es ist gut, es ist ein Spirit-Stack, das heißt natürlich, wird die ganze Zeit was getappt vom Gegner. Muss man dazu mehr nicht sagen. Einfach gute Kontrolle über das Board des Gegners. Es ist halt gutes Tempo, wenn man ihn richtig einsetzt. Auf jeden Fall. Und dadurch, dass er viermal drin ist, wird das auf jeden Fall vorkommen. Absolut. Zweite Karte, die Karte habe ich mir für mein eigenes Spirits-Deck auch mal überlegt. Anafensa, Kindree Spirit von Dranks of Tarkir noch. 2 weiße Mana für Legendary Creature, Spirit Soldier, 2/2. Die besagt, wenn eine andere Non-Token Creature das Spielfeld betritt, darf man bolstern. Bolster ist ein Keyword aus Dragons, das besagt, wenn du bolstern darfst, eben in dem Fall Bolster 1, darfst du einer Kreatur mit der wenigsten Toughness +1/+1 Counter geben. Wenn es mehrere sind, sagen wir mal mit 2/2 oder eben mit Toughness 2, dann darf man sich das aussuchen. Aber an sich sagt es, verstärke einfach die schwächste Kreatur, die du hast. Genau. Das ist insofern meiner Ansicht nach sehr wichtig, weil die meisten von unseren Spirits, eben Rattle Chains, der Nebelgast Herald, oder auch so Karten wie Mausoleum Wanderer und Selfless Spirit ein Toughness haben. Was, ja, schon schlecht ist, seien wir mal ganz ehrlich. Ja. Und das führt dazu, dass wir zwar die Kreaturen mit Evasion haben und Flash und richtig tolle und spaßige Sachen machen können mit Selfless Spirit opfern und Avacyn reinflashen und da was countern und hier ein Spellqueller und was weiß ich. Problem ist, dass die ganzen Kreaturen alle zu klein sind, um gegen Band Company mit seinen tollen 2-3 Kreaturen anzukommen. Ja, was mir auch noch gerade aufgefallen ist, der Mausoleum Wanderer selber, wenn er ins Spiel kommt, oder irgendwas anderes, wird er gebolstert. Das heißt, er kriegt einfach automatisch erstmal einen +1/+1 und ist schon mal von vornherein ein Counter-CMC-2. Also man muss nicht mehr viel machen, um ihn noch weiter hochzubringen, um, sag ich mal, einen Band Company zu countern mit dem 4-CMC. Ja. Also das finde ich ziemlich gut, ja. Und dadurch noch als zusätzlich eben, wenn man sagt, okay, ich spiele jetzt zwei Spirits, er geht auf 4-4, ich habe noch eine Avison da außen, der Gegner macht hier, sagen wir mal, nochmal zurück. Jetzt stolper ich gerade über meine eigenen Worte. Okay. Also, man hat den draußen, der wurde gebolstert. Man hat Avison noch draußen, der Gegner sagt, okay, Band Company. Man selber sagt, nein, Spirit, Spirit, 4-4, Sacrifice, Mausoleum, Wanderer, Counter, Band Company und Flicker, Archangel, Avison, Boardwipe. Nee, ein bisschen anders funktioniert schon. Du musst ja nicht die genaue CMC von dem Spell haben mit dem Mausoleum Wanderer. Ah, ein Spirit Controller Pace X, stimmt, genau. Jetzt habe ich es verwechselt. Das ist wie Clash of Wills im Endeffekt. Ah, okay. Der sagt ja auch, Counter außer der Controller zahlt X, aber es ist auf jeden Fall gut. Im Endeffekt, der Hintergrundgedanke, der da bei dir war, ist ja im Endeffekt, dass du dieses X so ein bisschen ja adjustieren kannst, dadurch, dass das meiste in dem Deck instant spielbar ist. Ja, und Rattle Chains macht einfach alles instant spielbar, wenn sie nicht sowieso schon von vornherein instant spielbar sind. Man muss dazu sagen, wenn man Rattle Chains draußen hat, Mausoleum Wanderer selber hat kein Flash, aber ist trotzdem noch ein überraschender Counterspell. Wenn man den reinflasht, an der Fenster noch draußen ist, er sowieso dann auf 2 hochgeht und dann ja eben dadurch countern kann. Also das Deck ist schon ziemlich gut durchdacht, würde ich mal sagen. Ist natürlich schade, dass er nur den 17. hinbekommen hat. Vielleicht Pech gehabt, kann immer sein. Ja, ich denke, 17. Platz mit einem Deck, das bis jetzt als, ich sag mal, nicht wirklich competitive angesehen wurde, ist doch schon sehr bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon vorweggenommen, Everson ist einmal drin. Mhm. Auf jeden Fall. Ist eine gute Karte. Ja. Kann man auf jeden Fall reintun. Ansonsten, was wir noch haben, eine Sorcery. Ja. Ich denke, wir sollten davor jetzt mal kurz zum Sideboard springen, weil wir jetzt eben gerade über dieses ganze Bolster und die Kreaturen so ein bisschen stärker machen, dass man bessere Effekte kriegt, geredet haben. Mhm. Im Sideboard haben wir da ja noch Unterstützung mit dreimal Always Watching. Oh ja, das habe ich, wo wir uns das Deck noch vorher angeschaut haben, noch auch bemerkt. Klar, unsere Viecher sind einfach nicht stark. Ja. Wir haben 2-1, 2-2, das Spellqueller hat, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber ansonsten haben wir einfach keine Power. Und Always Watching kann uns da schon weiterhelfen, indem es einfach automatisch erstmal +1/+1 ist. Wenn wir 2 draußen haben, ist natürlich +2/+2. Natürlich spielt es dann wieder mit dem Mausoleum Wanderer zum Beispiel zusammen, der dann automatisch dann schon wieder oben ist. An der Fenza bolstert ja auch noch heftig mit. Also, das ist schon eine gute Kombo, die man sich da überlegt hat. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er das ziemlich oft reingesideboardet haben wird, weil es ist einfach extrem gut in dem Deck. Und ich meine, die Mana-Curve von unseren Creatures ist ja ziemlich low. Das hört bei 3 auf und dann haben wir halt oben bei 5 noch eine Everson. Aber so, wie das zurzeit im Standard ist mit den Games, die relativ lang gehen, kann das sehr gut passieren, dass man halt eben in Turn 6 oder so ist und dann einfach mal bequem ein Always Watching und noch einen Nebelgast Herald oder so raushauen kann, wenn man will. Und dann ist es halt schon gefährlich einfach. Ja, was ich auch noch sehe, eine Kreatur, Bygone Bishop, klar, ein Klassiker, würde ich jetzt mal sagen, unter den Spirits, was einfach besagt, immer wenn man einen Creature Spell mit CMC3 oder weniger castet, was ja der Fall ist, meistens, außer mit Avison, darf man investigaten. Also falls man meint, okay, ich brauche mehr Tempo, also ich muss einfach schneller ziehen als der Gegner, um voranzukommen. Ich denke, das ist gar nicht so sehr für Tempo, sondern eher für ja, längere Spiele auch wieder. Man muss die Clues ja immer noch cracken und dafür braucht man immer noch das Mana. Und eben in einem Game, das länger geht, kann man dann dieses Mana verwenden und kriegt da wirklich die Value von dem zusätzlichen Card Draw und den zusätzlichen Clue-Artefakten, die man dann von den Karten, die man mit anderen Clues gezogen hat, bekommt und so weiter und so fort. Ja. Okay. Ansonsten Nibbles of Frost haben wir auch noch im Sideboard. Gut, ist eine gute Karte. Zwar 4 CMC, aber ja, glaube, da müssen wir jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Der ist halt, ich glaube, der ist so ein bisschen der Emrakul-Counter. Ja? Ne, Moment. Der macht genau das, was Tamio auch mit Emrakul gemacht hat bei der Pro Tour. Im Endeffekt. Ah ja, in Tappen. Und sagen, ja, schön, dass du dein Emrakul rausgekriegt hast, aber er darf jetzt einfach nichts machen. Genau. Ja, das stimmt, ja. Ja, genau. Ansonsten typischen Verdächtigen eben mit Negate. Ja. Eerie Interlude ist jetzt zum Beispiel für, sag ich mal, falls man noch mehr Flicker braucht. Ja. Und vor allem auf mehrere Kreaturen. Ist halt gut gegen Boardwipes im Allgemeinen. Ja, oder falls man Bolster öfters triggern will. Das kann man damit auch machen. Oh, das ist nice. Wenn du Anafenza einfach da lässt, weil bei Eerie Interlude darf man ja auswählen, was man flickern will, dann lässt du Anafenza da und bringst deine ganzen anderen Burschen hier nochmal ins Spiel rein und bolsterst erstmal so richtig. Yep. Das ist nice. Genau, so ein Silk Wrap, Collective Effort, falls man irgendwie keine Ahnung, ja, mehr halt, Power braucht. Ist halt eben wieder so eine flexible Karte einfach, ja, wie die ganzen Escalate-Sachen. Genau. Dann, wo ich vorhin noch hin wollte, zwei Sorceries, Declaration and Stone. Solider Removal, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Kann man machen. Ansonsten, ja? Was? Nee. Nein? Ich hatte mir gerade überlegt, das Spy-Kit von vorhin zusammen mit Declaration in Stone. Aber es ist nicht so gut, wie ich dachte, weil Spy-Kit gibt ja nur einer Kreatur den gleichen Namen. Stimmt. Egal. Dann haben wir noch Instants. 13 Stück. Ultratize Command. Passt von den Farben her rein, hat gute Effekte. Ja. Kann man machen. Hatte man ja auch in dem anderen Spirit-Stack gesehen und das zu Recht. Ist mal wieder flexibel, ist gut, macht im Endeffekt genau, was wir wollen. Ja, ansonsten Clash of Wills, ein guter Counter einfach. Essence Flux, natürlich perfekt für unsere Spirits, die dann dadurch einen Counter kriegen oder eben geflickert werden. Dadurch eben Bowser nochmal aktiviert wird. Also Anafenza spielt da schon ziemlich gut mit. Absolut. Und Unsubstantiate, jetzt habe ich es hingekriegt, einfach ein Bounce. Entweder für einen selber, falls man noch irgendwas machen will, oder für den Gegner, je nachdem. Ja. Bounce / Counterspell. Weil es kann ja auch Spells zurückbringen und nicht nur Kreaturen. Stimmt, ja. Genau. Jo, 22 Länder und das war dann im Endeffekt das Deck. Also schon noch, würde ich sagen, eine Weiterentwicklung von dem ersten Blue-White Spirits, das wir gesehen haben. Und auf jeden Fall in dieser Fassung ein Deck, das meiner Ansicht nach besser ist als das erste. Und ich meine, man kann es ja auch so ein bisschen am Ergebnis sehen. Ein GP ist halt doch nochmal ein bisschen größer als so ein SCG Open üblicherweise. Und der Mann hat den 17. Platz geschafft. Also gutes Deck, gute Leistung, starke Sache. Ja, genau. Dann kommen wir zum zweiten Deck. Das hat es tatsächlich in Portland, also GP Portland, eine Top 8 geschafft. Mhm. Das ist eine richtig gute Leistung, also in den GP in die Top 8 zu kommen. Darum schauen wir uns das Deck einfach mal genauer an. Und es ist endlich das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit erwartet haben, unter den ganzen Meme-Decks, würde ich jetzt mal sagen, wozu zählen würde eben Super Friends, worauf ich immer noch warte, wahrscheinlich niemals stattfinden wird. Schade. Aber dieses Deck hat die Harmless Offering Demonic Pack Combo drin. Oh ja. Worauf viele eigentlich ja spekuliert haben, dass die mal vorkommen muss, weil sie einfach so stark ist an sich. Und jemand hat es geschafft. Mhm. Er hat es tatsächlich geschafft. Mit einem erstaunlichen Deck. Was schon vornherein, also das ist von Chris Botello. Das Deck heißt Grixis Cat Pact. Passt ziemlich gut, würde ich mal sagen. Es ist genau das im Endeffekt. Ja, und schon mal vornherein oder vorneweg, es spielt keine Kreaturen, sondern nur zwei Lilianas. Mhm. Und das war's. Das, was mich halt auch erstaunt, ist, dass es tatsächlich schafft, ohne Kreaturen und nur mit zwei Lilianas erstmal sich selbst zu schützen vor Schaden und seine Liliana zu schützen. Nur mit Removal. Ich meine, Removal ist meistens Target, außer eben Languish ist auch drin, typisch, klar, für Schwarz. Ja. Aber meistens ist es eben diese drei Mana oder mehr, die besagen, zerstöre eine Kreatur. Und wenn ein Deck zu schnell wird, dann kann es schon ordentlich wehtun. Klar, wir haben, also ich gehe jetzt mal durcheinander, bevor wir das Deck durchgehen, Schritt für Schritt. Wir haben eben die Oathes drin, die Liliana unterstützen. Ja, aber ansonsten haben wir nur Counter oder Burn oder Removal. Ja, und viel mehr braucht man aber auch nicht. Ja, ich finde es trotzdem erstaunlich, also, dass er damit so weit gekommen ist. Das ist im Endeffekt ja fast das Gleiche, was man auch bei den Black-White-Control-Decks gesehen hat. Du hast einmal einen Planeswalker hier mit halt Liliana. Das Black-White-Deck hat ein paar mehr gespielt, so Sorin, Obnixilis und die ganzen Burschen. Und du hast irgendwas, was dir halt das Spiel gewinnt im Late-Game. In diesem Fall ist das Demonic Pact und Harness Offering. Du kriegst Value aus dem Pact raus. Du kannst Karten ziehen, er hält dich am Leben mit den 4 Schaden. Und er verschlechtert im Endeffekt die Situation von deinem Gegner, dadurch, dass er noch 2 Karten discarden muss. Du hast 3-mal Dark Petition drin, dass du ziemlich, ja, ich sag mal reliably, dein Offering rausbringen kannst, bevor du an Demonic Pact stirbst. Du hast einen Haufen Board Wipes, dadurch, dass du eben 3 Farben spielst. Du hast ja eben die 3 Language, wie du gesagt hattest. Du hast 3-mal Radiant Flames, was ein guter Board Wipe ist, wenn du ihn für 3 casten kannst. Also für diese 3 Farben. Ja, und weil ich meine, wir haben es ja schon mehrmals gesagt, die meisten Kreaturen in Standard hier sind 2-3. Ja. Vor allem eben Band Company. Und es gibt jetzt auch so ein paar 3-2 und 3-3 Kreaturen und sowas in den Delirium und Emerge Decks und so weiter. Aber die werden alle immer noch von Radiant Flames getroffen. Kreaturen mit 4 Toughness sieht man nicht häufig. Und wenn, dann sind das auch teure Kreaturen. Ja, und das Ziel dann für unser Grasp of Darkness. Richtig. Das können wir dann umgehen. Und dadurch, dass wir ja überhaupt keine Kreaturen spielen, ist uns Languish und Radiant Flames einfach egal. Genau. Wir können die raushauen, wann wir wollen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass irgendwas passiert. Ja. Genau. Ansonsten, gut, Anticipate ist einfach wichtig in so einem Deck, dass man das zieht, was man braucht einfach. Genau, das ist ja eine Standardregel in so einem Control-Deck, dass Card Selection unglaublich wichtig ist, weil man eben ja das Deck ist, das antwortet auf das, was der Gegner macht. Ja. Ansonsten Clash of Wills einmal, eben als Counter, dann Disperse, auch nochmal so das kleine Bounce, sage ich mal, auch für Non-Land Permanence, also im Grunde genommen für alles, was ja kein Land ist. Damit können wir sogar Demonic Pact bouncen, falls wir aus irgendeinem Grund nicht an Harmless Offering rankommen, um das Ganze zu resetten und nochmal mehr Value zu bekommen. Ja, genau. Fiery Impulse spielt sehr gut, weil es einfach für einen Mana eigentlich fast immer 3 Schaden sind, ja, wie durch Spell Mastery, dadurch, dass wir nur Sorceries und Instants haben. Grasp of Darkness schon, wie schon gesagt, und Silumgas Command. Zwar ein teurer Command mit 5 CMC, aber die Effekte sind eigentlich ziemlich gut. Ja. Vor allem in der momentanen Meta ist zum Beispiel der letzte Effekt Destroy Target Planeswalker wahrscheinlich Gold wert. Oh ja. Und ich meine, der erste mit Counter Target Collected Company ist auch nicht übel. Ja. Dann Return Target Permanent to its Owner's Hand. Auch. Oder Target Creature gets -3/-3 until end of turn. Also, das macht halt, alle 4 Modes machen im Endeffekt, was wir wollen. Planeswalker werden hauptsächlich in den Decks gespielt, die auf lange Games gehen wollen. Wir gehen auf ein langes Game, mit dem Modus können wir sicher machen, dass wir da die Advantage haben. Counter-Target-Non-Creature-Spell, wie ich gerade schon gesagt habe, Collected Company, Dromoker's Command und so weiter und so fort. Dann der Bounce ist auch gut, eben um wieder unseren eigenen Pack zu bouncen, falls wir das wollen. Oder irgendwas Gefährliches vom Gegner. Und -3/-3 ist auch wieder extrem gut, weil 2/3 Kreaturen. Ja. Genau. Ansonsten, wie gesagt, Demonic Pact natürlich, 4-mal. Nochmal zur Anmerkung, Demonic Pact ist nicht Legendary. Also kann man im Grunde genommen einfach mal 2 davon ausspielen und da richtig sick Value rausbekommen. Weil eben durch unsere ganzen Bounce-Effekte können wir einfach das alles recyceln und die Effekte wieder rausholen, wann wir sie brauchen. Und die Effekte von Demonic Pact sind wirklich stark. Also nochmal, um durchzugehen, man muss ja jeden Upkeep-Modus wählen. Also einen, der noch nicht gewählt wurde, der war eben, deals 4 damage to target creature or player and you gain 4 life. Gut, also für 4 Mana durchgehen kann man machen. Dann target opponent discards 2 cards, das tut schon richtig weh. Oh ja. Dann selber draw 2 cards, das ist einfach gut. Das ist insane. Also die 3 Modi sind richtig gut und wenn man das nochmal irgendwann benutzen kann, ohne dass man den 4. Modus aktivieren muss, you lose the game. Ja, richtig gut. Und eben noch die 2 Oaths, einmal Oath of Chandra, das einfach besagt, wenn das selber aufs Spiel kommt, 3 Damage to Creature Opponent Controls, also Removal, jo, für 2 Mana. Und wenn man einen Planeswalker gespielt hat, macht das Ding nochmal 2 Schaden an jeden Gegner. Jo, also ja, gut, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass halt unser einziges Nicht-Spell-Ding Liliana ist. Ja. Und genau, dann noch 3 Oath of Jace, das im Endeffekt genau das gleiche macht wie Anticipate in diesem Deck. Nur eben mit Planeswalker-Unterstützung. Ja. Man kann ja halt zum Beispiel auch Liliana, wenn du mal auf sie drauf gehst, ausspielen, -2 sofort, um eben irgendwas rauszuholen aus dem Friedhof, wie auch immer, ja, oder irgendwie sowas, ja, zu machen. Wir, Pre-Sideboard kriegen wir in dem Deck nix, weil man ja nur Kreaturen wieder zurückholt. Stimmt. Stimmt, stimmt. Aber trotzdem, ich meine, falls wir nach einem Sideboard -2 sofort machen, wir flickern die, haben den Oath draußen und triggern den Oath praktisch 2-mal. Also die Sache. Also man kriegt da schon ziemlich viel Value raus mit diesen 2 Lilianas, wenn man es will. Durchaus. Meistens ist man aber sowieso sehr gut aufgestellt, würde ich sagen, mit dem ganzen Removal, das wir haben. Deswegen ist das eher keine Option, sage ich mal, dass wir das jetzt durchziehen. Ist halt ein schöner, ich sag mal, Win-More-Effekt, wenn man, wenn man das machen kann. Ja, das ist definitiv Win-More. Ansonsten können wir gleich zum Sideboard gehen. Die Mana-Base ist jetzt nicht so spannend. Ja. Hat halt eben die ganzen Shadowlands. Shadowlands, genau. Genau, Shivan Reef, das sind die aus Origins, eben entweder colorless oder eben die Farben, die das Shivan Reef hat, dafür, dass man einen Schaden kriegt. Ja, nicht spannend ist. Genau. Im Sideboard haben wir nochmal ein Clash of Wills, falls man eben mehr einfach Counterspells braucht. Nochmal ein Harmless Offering, das, ich bin mir nicht so 100% sicher. Ich meine, es ist natürlich drin, weil er mehr Kopien davon haben will. Wir können ja gar nicht sowas wie mit Coax from the Blind Eternities mit Emrakul machen, wie es bei Owen Turtenwald der Fall war. Aber es ist gut, da nochmal eins mehr im Sideboard zu haben, falls eben der Gegner sieht, ja, das ist unsere Win Condition und die kann uns irgendwie wegziehen, das wäre nicht so schön. Ja. Ansonsten Summary Dismissal. Ja, eben dieser sag einfach nein. Also die blaue Karte, die sagt nö. Ja. Dann ein Dragonlord Zilumgar. Klar, wir haben schon mal erwähnt, diese Karte ist einfach gut, weil die einfach besagt, wir kriegen die Kontrolle von der stärksten Kreatur oder vom stärksten Planeswalker vom Gegner. Mhm. Und falls uns wirklich irgendwas extrem nervt vom Gegner, holen wir uns den einfach. Ja, wir haben also Demonic Pack, Dark Petition. Wir können uns Dragonlord safe holen. Das heißt, wir haben überhaupt kein Problem, dadurch, dass wir den nur einmal sideboarden. Absolut. Und ich meine, es ist ja jetzt so geworden, dass nach der Pro Tour viele Decks darauf spielen, irgendwann einen Emrakul zu haben. Und Dragonlord Zilumgar ist nochmal ein Slot, der dann halt sicherstellt, dass der Gegner uns nicht mit seinem Emrakul umbringt. Weil wir den einfach kriegen. Ja, man muss aber natürlich aufpassen, wenn Emrakul rauskommt, dann bekommt der Gegner natürlich erstmal die Kontrolle über uns. Ja. Das heißt, er wird uns wahrscheinlich schon ziemlich zerstören. Wenn wir dann noch Glück haben und Dragonlord noch da ist und er nicht selber gespielt hat, um sich irgendwas anderes zu holen. Ja gut, aber das sind natürlich dann situationsabhängig, was da passiert. Absolut. Und sonst haben wir halt noch 2x Transgress the Mind, falls man eben den Discard braucht. 2 Dispel für diese nervigen Instants. Dark Petition noch einmal, dass man dann auf 4 kommt, wenn man einfach alles rausholen will. Noch ein Languish. Infinite Obliteration, eigentlich fast schon Pflicht, falls man irgendwelche Win-Conditions vom Gegner einfach komplett zerstören will. Obnixilis, was man dann einfach braucht. Jo. Und noch 3 Negate. Ja, das war's. Genau, das war's mit dem Grixis Cat Pact Deck. Sehr cool. Freut mich, dass ein Deck, das so eine, ja doch lustige Win-Condition hat, es so weit geschafft hat in einem GP. Das zeigt, dass halt irgendwie eben doch die Kreativität gewissermaßen belohnt wird und einfach der Wille, mit irgendwas Bestimmtem zu gewinnen. Ich meine, wenn man sich das Deck anschaut, das hätte wahrscheinlich auch auf andere Arten und Weisen mit, keine Ahnung, Kolaghan's Command und Goblin Dark Dwellers und dem Kalitas und Jaces und was weiß ich gewinnen können. Aber der Mann hat sich gesagt, ich hab Bock auf Demonic Pact und Harmless Offering und er hat es durchgezogen und er wurde dafür einfach richtig belohnt. Ja, auf jeden Fall. Wie du schon oft genug erwähnst, Kreativität bei Magic wird einfach belohnt, ja, wenn man es durchzieht und ja, sich der Sache praktisch hingibt. Natürlich sowas, also das Deck kann ich mir vorstellen, hat wirklich Wochen und Tage gebraucht zum Playtesten, bis er die richtige Menge rausgeholt hat an bestimmten Karten, bis er gesehen hat, okay, die Karte ist total nutzlos, ich brauche was anderes in meinem Deck und bis er natürlich diese Farben rausgekriegt hat. Eben Grixis. Ja, definitiv. Weil, ich meine, Demonic Pact und Harmless Offering ist erstmal schwarz-rot. Man hätte bei schwarz-rot bleiben können und sich andere Karten damit holen können, aber er hat gemeint, nein, ich will auf jeden Fall noch blau drin haben, weil ich da noch Wert rausziehe. Mhm. Und das hat sich gelohnt, wie du schon gesagt hast. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr cooles Deck. Auf jeden Fall. Dann haben wir es eigentlich schon für heute. Ja, stimmt. Folge. Bleibt nicht viel zu sagen. Natürlich nochmal, oder was heißt nochmal, tut uns leid, dass die Folge am Montag nicht zustande kam. Ja. Aber du warst ja weg. Genau. Ich war weg und ich werde auch wieder weg sein, das können wir jetzt auch gleich sagen. Ich bin die nächsten 2 Wochen leider nicht da. Aber wir überlegen uns was, ich überlege mir was, ich werde auf jeden Fall was auf die Beine stellen, dass der Cast nicht 2 Wochen pausiert, das wäre Blödsinn. Ja. Ich meine, ich kriege das alleine ja auch irgendwie hin, irgendwas hinzubekommen, das sage ich mal. Ich dir gerne. Aber ja. Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir hier den Cast für heute. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.